Mindestquote des Eigenkapitals. Die Mindestquote des risikoadjustierten Eigenkapitals gemäß Basel II liegt bei etwa 4,5%. Diese Mindestkapitalquote soll nach den Vorstellungen der Europäischen Bankenaufsicht EBA auf 9% steigen. Kurzfristig bedeutet dies einen erheblichen Druck für die Banken, entweder ihre Bilanzen zu verkürzen oder neues Eigenkapital einzuwerben. Es spricht aber viel dafür, das Mindestkapital noch weiter zu erhöhen, auf 20% oder 30%. Zwar wäre es dann kaum noch möglich, sehr hohe Renditeforderungen für das Eigenkapital zu erfüllen, die berühmten 25% von Josef Ackermann, aber die Renditeanforderungen würden bei solchen Eigenkapitalquoten auch sinken, weil wegen des Fortfalls von Risikoadjustierung und der Beschränkung von Hebelungsmöglichkeiten Bankaktien einen großen Teil ihres Risikopotenzials verlieren. Die wilden Geschäftsmodelle, die zur Weltfinanzkrise führten, wären für regulierte Banken bei einer Kapitalquote von 20% oder 30% schlichtweg nicht rentabel gewesen. Ein höheres Eigenkapital bewirkt auch eine Senkung des Insolvenzrisikos von Banken und kann so die ordnungspolitische Problematik des Too Big to Fail zumindest abmildern.